المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزنانكم من فوف كابيتل نسأل ولا البراء. Und dieses Kapitel hat 17 Unterpunkte. Und das erste ist Al-Wala. Die Loyalität. Und der Gesandte Allah sagte: Authaqarahum al-Iman, al-Hubbu fillah wal-Bughdu fillah. Der stärkste Knoten im Iman ist die Liebe zu Allah oder für Allah und der Hass für Allah. Die Liebe für Allah und der Hass für Allah. Surah 5, Vers 55 bis 57. Euer Wali ist nur Allah, der Gesandte und die Gläubigen. Also wer das hat, wird erfolgreich sein. Und ihr glaubt, nehmt nicht diejenigen, die sich über euren Dien lustig machen, zu Awliya. Okay, also was sind die Wali? Allah. Wer sind die Wali für einen Muslim? Allah, Gesandter und die Muslime. Okay? Und jetzt zweitens. Die Lossagung vom Kufr, vom Schirk und von den Kuffar und so weiter und so weiter. Surah 6, Vers 4. Ihr habt ja ein schönes Vorbild in Ibrahim und die Leute, die mit ihm waren. Als sie zu ihrem Volk sagten: Wir sagen uns von euch und von dem, was ihr anstelle Allahs anbetet, los. Wir haben Kufr gegen euch und zwischen uns und euch ist Feindschaft und Hass, bis ihr an Allah alleine glaubt. Also diese Feindschaft ist da wegen dem Kufr. So. Und das dritte ist Hubbullah. Die Liebe zu Allah, yani Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben, Surah 2, Vers 165. Und unter den Menschen gibt es manche, die nehmen Allah Partner bei Gesellen, indem sie ihnen Liebe schenken, so wie sie Allah lieben. Das vierte ist, Liebe zu Gesandten. Liebe zu Gesandten. Sura 9, Vers 24. Sagt, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Frauen und so weiter und so weiter, euch lieber sind wie Allah und sein Gesandter. Wie Allah und sein Gesandter. Und dann ist Sahih al-Bukhari, der Gesandte Allah, sagte, keiner von euch glaubt, bis er Allah und sein Gesandter mehr als alles andere liebt. Und Bukhari über Abu Huraira, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, keiner von euch glaubt, also vollständig, bis ich ihm nicht lieber bin als seine Eltern und Kinder. Wir kommen zum fünften Punkt. Hubbu fillah. Hubbu fillah bedeutet lieben für Allah. Einen Muslim bzw. einen Mann liebt man für Allah, weil er ein Muslim ist. Okay? Also liebt alles, was Allah liebt und hasst alles, was Allah hasst. So ist denn der Hadith am Anfang erwähnt habe, al-Thakarah al-Iman. Hubbu fillah wal bughdu fillah. Der stärkste Knoten im Iman ist Liebe für Allah und der Hass für Allah. Jetzt kommen wir zum sechsten. Al-Bughdu fillah, das Hassen für Allah. Den Kufr hassen, die Bid'a hassen, die Zina hassen, die Sünde hassen und so weiter und so weiter. In Sura 49, Vers 7. Sagt Allah, dass er uns den Iman schön gemacht hat in unseren Herzen. Und den Kufr und die Sünde und so weiter verhasst im Herzen gemacht hat. Siebtens, Al-Mu'akhat. Die Brüderschaft. Die Al-Mu'akhat, die macht man nur mit den Muslime. In Surah 49, Vers 10 sagt Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Nur die Gläubigen sind Brüder. Und in Bukhari, der Hadith, der Gesandte Rasulullah sagte, Muslim ist des Muslims Bruder. Achtens, achtens ist Tashabbahul Kuffar, das Ähneln der Kuffar. Dass man den Kuffar nicht ähneln darf. Man darf den Kuffar nicht ähneln. Der Hadith von Bukhari, wer einem Volk ähnelt, der ist von ihnen. Zum Beispiel, wenn du ihren Kuffar annimmst, bist du auch ein Käfer. Tashabbuh heißt linguistisch, jemand versucht auszusehen wie denjenigen, den er imitiert. Also die bekannten Sachen, die für die Kuffar, also die Dinge, die bekannt sind, dass nur Kuffar die tragen. Zum Beispiel eine Mütze von dem Juden oder das Gewand eines Priesters, das darf der Muslim auf keinen Fall tragen. Das ist eine Sünde. Okay? Und ein Muslim darf auch kein Kreuz tragen. Eine Kreuzkette oder sowas. Ja. Wir kommen jetzt, also es gibt da verschiedene Formen davon im Innen. Wenn er zum Beispiel dieselbe, wenn er zum Beispiel jetzt auch anfängt, ein Grab, wenn er auch anfängt, Isa Islam anzubeten, ist er ein Käfer. Das habe ich damit vorhin gemeint. Also man darf mit der Kleidung nicht mal den Kuffar innen. Die spezifisch für die Kuffar sind. Und in auch kleinen anderen Sachen soll man die Kuffar haben. Neuntens. Mualatul Kuffar, verbünden mit den Kuffar. Zum Beispiel, ihnen eine Statue zum Anbeten zu bauen. Oder ein Tier halten, damit er im Namen des Götzen schlachtet. Also du hältst diesen Käfer ein Tier hin, damit er es für seinen Götzen schlachtet. Oder du baust eine Götzenstatue für die Kuffar, bist du auch ein Käfer. Dass die Kuffar nicht in ihrem Kuffar unterstützen und nicht gegen die Muslime. Da ist es Kuffar Akbar. Und wenn man die Kuffar liebt oder ihnen Geheimnisse erzählt und so weiter, das ist kleiner Kuffar, solange es nicht gegen die Muslime ist und nicht ihren Kuffar unterstützt und so weiter. Okay? Und in Surah 3, Vers 28. Die Gläubigen sollen nicht die Kuffar statt die Gläubigen zu Awliya nehmen. Wer das tut, hat mit Allah nichts zu tun. Wer das tut, hat mit Allah nichts zu tun. In Surah 5, Vers 51. Und ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und Christen zu Awliya. sind Awliya untereinander. Wer sie aber als Awliya nimmt, ist von ihnen. Allah hat das Volk der Ungerechten nicht recht. 10. Punkt. Dafür wisch die Tafel nicht an. Musharakat an Dimad al-Kufr bedeutet die Autorität mit den Kufr-Organisationen oder Regenten zu teilen. Da haben sie gemeint, zum Beispiel teilweise Demokratie und teilweise Scharia. Die Quraysh sagten zu dem Gesandten Allah, ein Jahr dienen wir Allah alleine und ein Jahr dienen sie Allah mit den Götzen. Und der Gesandte Allah lehnte dies ab. Sura 109. O ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient nicht dem, den ich diene, und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene, und so weiter und so weiter. Euch eure Religion und mir meine Religion. Also, Scharia wird ganz implementiert ohne irgendwelche Kufr-Gesetze, man darf die nicht mischen. So wie Genghis Khan dies tat mit Al-Yasib, welches sogar einige Gesetze des, der Scharia beinhaltete, aber viele Gesetze von eigener Neigung, von Judentum, Christentum und so weiter. Und Sura 5, Vers 49. Fahkum bima anzal Allah. Richte mit dem, was Allah herabgesandt hat, und folge nicht ihren Gelüsten. Und folge nicht ihren Gelüsten. Erstens. Die Kuffar, Muhalatet el-Kuffar. Muhalatet el-Kuffar. Die Kuffaren nicht als Awliya nehmen oder als enge Freunde und so weiter und so weiter. In Sura 5, Vers 80 bis 81. Du siehst viele von ihnen, diejenigen, die Kuffar sind, zu Vertrauten zu nehmen. Sura 3, Vers 118 bis 119. O, die ihr glaubt, nehmt nicht diejenigen zu Bitan. Bitan, ja, eine enge Freunde. Wer ist Bitan? Das sind Leute, bei harten Zeiten, du erzählst deine Probleme ihnen. Du anvertraust ihnen Dinge. Und als Bitan soll man die Kuffar nicht nehmen, wie Allah gesagt, als enge Freunde. Aus ihren Mündern ist schon Hass hervorgekommen, sinngemäß. Aber was in ihren Brüsten ist, ist noch schlimmer. Was in den Brüsten der Kuffar ist, ist noch schlimmer. Zwölftens. مخالفة الحكام الظلمة. Mit ungerechten Herrschern befreundet sein. Also sei nicht, yani, mit ungerechten Herrschern befreundet. Selbst wenn sie Muslime sind. Die Gelehrten haben immer davor gewarnt, dass die Gelehrten zu den Herrschern gehen. Und das waren muslimische Herrscher. Heutzutage reden wir von einer anderen Sache, wo die meisten Herrscher Kuffar sind. Der Gesandte Allah sagte in Tirmidhi, Al-Hakim und Al-Nasai: Es wird nach mir Herrscher geben, wer immer bei ihnen eintritt und ihren Lügen glaubt und ihnen hilft bei ihrer Unterdrückung. Er ist nicht von mir und ich bin nicht von ihm. Und er wird nicht zu meinem Haupt. Haut kommen. Seine Haut ist sein Becken. Wenn jemand einmal davon trinkt, wird er nie wieder durstig. Und wer bei ihnen eintritt und ihren Lügen nicht glaubt und ihnen nicht hilft bei ihrer Unterdrückung, er ist von mir und ich bin von ihm. Okay? Und wer ist hier gemeint? Muslimische Herrscher. So. Und in Sura 11, Vers 113. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Und sucht nicht eine Stütze bei denen, die Unrecht tun. Sonst berührt euch das Feuer. So. Das nächste. Tawhid al-Muslimin, die Muslime vereinen. Surah 3, Vers 103. Und haltet allesamt fest am Seil Allahs. Was ist Seil Allahs? Der Tawhid. Und in Nasa'i, Nummer 3954, der Gesandte sagte, es wird nach mir Unglück für Unglück geben. Wem immer du siehst, der Jama'a oder euch versucht zu spalten, nachdem ihr unter der Jama'a vereint seid, töte ihn, wer immer er auch ist. Weil Allahs Hand über der Jama'a ist und der Shaitan ist weit von der Jama'a. Jama'a, was heißt Jama'a? Das bedeutet Jama'atul Muslimin. Das bedeutet die Muslime, die unter einem Khalifa vereint sind. Okay, das ist die Bedeutung von Jama'a. Deswegen der Hadith in Sahih Muslim, wer keine Bay'a gibt und er verlässt die Jama'a, yani verlässt Darul Islam, um zwischen den Mushrikin und Darul Kufr zu leben, dann stirbt er den Tod der Jahiliyyah. Okay. 14. Punkt. Al-Ihtimam bi Amr al-Muslimin. Besorgt sein über die Angelegenheiten der Muslime. Der Gesandte Allah sagte, das Gleichnis der Einheit der Muslime ist wie ein Mauerwerk. Ein Teil hält den anderen fest. Sahih al-Bukhari und Muslim. Du siehst, als der Gesandte Allah sagte, du siehst die Gläubigen in ihrer Liebe und Barmherzigkeit untereinander wie ein Körper. Falls ein Teil davon Schmerzen leidet, dann leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. An Schlaflosigkeit und Fieber. Und der Hadith ist in Bukhari. Kommt zum nächsten Punkt. Ich wische die Tafel erstmal. Schau mal. Al-Zawud anil Muslimin. Die Muslime zu beschützen. Und wie zu beschützen? Verbal und nonverbal. Verbal mit der Sprache und mit dem Körper zu beschützen. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, der Gläubige ist der Spiegel für den Gläubigen und sie sind Brüder. Er schützt sein Eigentum für ihn und beschützt ihn von hinten. Der Hadith ist in Abu Dawud und Adab al-Mufrad von Imam al-Bukhari, rahimahullah. Und in Sura 4, Vers 75, da sagt Allah, was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern kämpft, die sagen, unser Herr, bringe uns aus dieser Stadt heraus, deren Bewohner ungerecht sind, und schaffe uns von dir aus einen Schutzherrn und schaffe uns von dir aus einen Helfer. 16. Bedürfnisse der Muslime erfüllen. Sahih Muslim, Gesandte Allah sagte, wer immer eine Erschwörnis eines Gläubigen nimmt, ja in Dunya natürlich, Allah wird Yawm al-Qiyamah von ihm einen entfernen. Wer immer eine Not einer Person wegnimmt, dem wird Allah die Not in Dunya wal Akhira nehmen. Wer einen Muslim beschützt, Allah wird ihn in Dunya und Akhira schützen. Allah unterstützt seinen Diener, solange dieser seinen Bruder unterstützt. Und 17. Und das ist der letzte Punkt für heute. Nusratul Muslimin. Die Muslime helfen, den Muslimen helfen oder unterstützen. Allah sagt in Surah 8, Vers 72. Gewiss diejenigen, die glauben, ausgewandert sind und sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abgemüht haben, und diejenigen, die jenen Zuflucht gewährt und ihnen geholfen haben. Sie sind einander Schutzherren. Zu denjenigen aber, die glauben und nicht ausgewandert sind, habt ihr kein Schutzverhältnis, bis sie auswandern. Wenn sie euch jedoch um der euch gemeinsamen Religion willen um Hilfe bitten, dann obliegt euch die Hilfe, außer gegen Leute zwischen euch, und denen ein Abkommen besteht. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين